Raskolnikow ging bis zur Sadowaja und bog um die Ecke. Rasumichin blickte ihm nachdenklich hinterher. Dann zuckte er mit den Schultern und ging in das Haus hinein, aber auf der Mitte der Treppe blieb er stehen. »Teufel noch eins«, fuhr er fast laut fort. »Er spricht ja vernünftig, und doch scheint's, ich bin auch ein Dummkopf, sprechen denn Verrückte nicht vernünftig? Und Sosimow scheint gerade das zu befürchten, glaube ich.« Er tippte sich mit dem Finger an die Stirn. »Wenn aber, wie kann man ihn jetzt allein lassen? Er kann sich ertränken.« Daran habe ich nicht gedacht. Man darf ihn nicht allein lassen. Und er lief zurück, um Raskolnikow einzuholen, aber der war verschwunden. Dann eilte er in den Kristallpalast, um etwas von Samjotow zu erfahren. Raskolnikow ging geradewegs zur Enschenbrücke, blieb in der Mitte stehen, stützte beide Ellbogen auf das Geländer und begann in die Ferne zu schauen. Nachdem er von Rasumichin Abschied genommen hatte, war er so schwach geworden, dass er nur mit Mühe bis hierher gekommen war. Er wollte sich irgendwo hinsetzen oder hinlegen und sah es auf die Straße. Über das Wasser gebeugt, blickte er mechanisch auf den letzten rosigen Schein des Sonnenuntergangs, auf die Reihe der Häuser, die in der hereinbrechenden Dämmerung dunkel hervortraten, auf ein weit entferntes kleines Fenster in irgendeiner Mansarde auf dem linken Quai, das vom letzten Sonnenstrahl getroffen wie ein Feuer glühte. Er blickte auf das dunkle Wasser des Kanals und schien dieses Wasser aufmerksam zu betrachten. Auf einmal sah er vor seinen Augen rote Kreise, die Häuser drehten sich, die Vorübergehenden, die Ufer, Equipagen, alles drehte sich und tanzte. Plötzlich fuhr er auf und wurde durch ein schauerliches, verrücktes und widerwärtiges Ereignis vielleicht vor einem neuen Ohnmachtsanfall bewahrt. Er fühlte, wie jemand an seine rechte Seite trat, sah hin und bemerkte ein Weib, hochgewachsen, mit einem Tuch um den Kopf, mit einem gelben, länglichen, abgemagerten Gesicht und mit geröteten, eingefallenen Augen. Sie schaut ihn an, aber offenbar sah sie ihn nicht und unterschied niemanden. Plötzlich stützte sie sich mit der rechten Hand auf das Geländer, hob das rechte Bein über das Geländer, dann das linke und stürzte sich in den Kanal. Das schmutzige Wasser spritzte hoch auf, verschlang einen Moment sein Opfer, aber nach einer Minute tauchte die Selbstmörderin wieder auf und die Strömung trug sie fort. Ihr Kopf und ihre Beine waren unter Wasser, mit dem Rücken lag sie nach oben und ihr Rock war wie ein Kissen aufgebläht. »Sie hat sich ertränkt! Sie hat sich ertränkt!« riefen ein Dutzend Stimmen. Menschen liefen zusammen, die beiden Ufer füllten sich mit Zuschauern. Auf der Brücke rings um Raskolnikow drängte sich das Volk, stieß ihn und presste ihn von hinten ans Geländer. »Um Himmels Willen, das ist ja unsere Afrosinja!« schrie irgendwo unweit eine klagende Weiberstimme.